Kundgabe 6325. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1955. Erdenleben nur Durchgang zur Heimat. Betrachtet euch nur als Passanten auf dieser Erde, die sich immer nur vorübergehend aufhalten, aber niemals ständig auf ihr, weil die wahre Heimat von euch das geistige Reich ist, zu dem ihr in Freiheit, aber nur durch einen Gang auf dieser Erde gelangen könnet. Dann werdet ihr auch mit anderen Gedanken euer Erdenleben durchwandeln, denn so ihr eines bestimmten Zieles sicher seid, strebet ihr auch dieses Ziel an. Darum soll auch alles, was ihr auf Erden vorfindet, euch weder belasten noch fesseln. Ihr sollet es immer nur betrachten als vorübergehend, so, als sei es auch nur geliehen oder als verbaue es euch nur zeitweise den Weg. Ihr sollet immer nur daran denken, dass einmal die Stunde kommt, da ihr durch dieses Erdental hindurchgeschritten seid und es verlassen müsset, dass nun die Rückkehr stattfindet in eure wahre Heimat. Und nun sorget, dass ihr zurückkehrt, reich beladen mit Schätzen, die ihr in jenem Reich wieder verwenden könnet, dass ihr nicht arm und elend eure Heimat betretet, sondern lichtstrahlend und reich gesegnet mit geistigen Gütern. Denn alles dieses könnet ihr euch im Erdenleben erwerben, wie und wo ihr auch wandelt auf Erden. Ihr könnet immer euren geistigen Reichtum vermehren durch Liebe wirken, wenn ihr euch nicht fesseln lasset von den irdischen Gütern und immer daran denket, dass diese vergänglich sind und ihr davon nichts hinübernehmen könnet in das jenseitige Reich. Doch geistige Güter könnet ihr euch in dieser Erdenzeit viele erwerben, denn es ist viel Not unter den Menschen. Und immer könnet ihr Not lindern, geistig sowohl als auch irdisch. Was ihr nun gebet im Erdenleben, empfanget ihr als geistigen Reichtum wieder zurück. Und darum sollet ihr austeilen, helfen, wo immer eure Hilfe erbeten wird. Und ihr sollet auch ungebeten Not lindern, wo sie euch ersichtlich ist. Und ihr werdet nach eurem Leibestode reich gesegnet sein und eingehen in das geistige Reich. Denn wie ihr ausmesset, so auch wird euch wieder zugemessen werden. Wer aber sich als Herr der Erde fühlt, wer glaubt, ein Anrecht zu haben auf die Güter dieser Erde und sich des Besitzes sicher fühlt, ohne der Armut des Mitmenschen zu gedenken, der wird völlig entblößt dastehen an der Schwelle des Todes. Er wird in ein Reich eingehen, wo er seine Armut bitter empfinden wird. Denn er muss alles zurücklassen, was er besaß, und kann an geistigen Gütern nichts aufweisen. Denn er fühlte sich nicht als Passant, sondern als ständiger Herr auf dieser Erde. Er gedachte nicht seiner eigentlichen Heimat und findet diese daher auch in einem äußerst mangelhaften Zustand vor. Amen.